Heidelbergs Terminator, 6-0 Soldato, Ficker, Kill MCs, frisst die Beats, hey, der Schreck. Oh no! Heidelbergs Terminator, Muskel aus Tat und Gittersplitter, die Wichser, die auf Mucke. Sowieso! Heidelbergs Terminator, 6-0 Soldato, Ficker, Kill MCs, frisst die Beats, hey, der Schreck. Oh no! Heidelbergs Terminator, Muskel aus Tat und Gittersplitter, die Wichser, die auf Mucke. 6-0 Soldat, Mutterficker, das ist Heidelberg. Deutschrap ist am Ende, aber keine merkt's. Nur eine Wert, ich kämpf bis zum allerletzten Schlag. In sein Fort Schmerz weiß im Herz. Hilft bei deinen Sorgen, als ob es eine wären. Nur verlorene Seelen heimzukehren. Die Stimme der Stummen, das Licht hier im Dunkeln. Motivation, damit siehst du Fighter werden. Mit der Faust eines Gorillas, Herz eines Löwen. Deine Chinchilla fällt weg, so wie Möwen. Eine Muster, der Gedächtnis wie Elefanten. Vergiss nicht schlechte Zeiten, doch auch nicht die Schönen. Nie gute Menschen, doch auch nicht die Bösen. Ihr bindet Probleme fest, ich will sie lösen. Gebe Menschen im Dreck meine Hände und boxe daraus, während andere einfach nur trösten. Aufgeben ist keine Option. Ich teile meine Portion, während tausende Ratten da draußen hinterrücks zustechen, so wie bei einem Skorpion. Solange ich rappe, ist keiner verloren. Rapper Hardcore und bin ein Sprachrohr für die Jugend. Wenn's im Sprach und frage sie nach dem Heidelberger Terminator. Heidelbergs Terminator, 6-0 Soldat, du Ficker, Kill MCs, frisst die Beats, hey, der Schrei. Oh no! Heidelbergs Terminator, Muskel aus Tat und Gittersplitter, die Wichser, die auf Mucke. Sowieso! Heidelbergs Terminator, 6-0 Soldat, du Ficker, Kill MCs, frisst die Beats, hey, der Schrei. Oh no! Heidelbergs Terminator, Muskel aus Tat und Gittersplitter, die Wichser, die auf Mucke. Sowieso! Von uns bis leg die Faust. Diese Ungerechtigkeit, gib sie auf. Andere holen bei Stress das Handy raus. Heidelberger machen bei Stress das Handy aus. Geb nicht auf, lass Hass hier drin für die Freiheit. Alles andere macht keinen Sinn. Hier wo Gesetze dich in Dunkel und Knien dazu zwingen wollen, dass du über deinen eigenen Schatten springst. Du Familien, sich und Kohle verraten. Charakter versteckt hinter modischen Marken. Ein hässlicher Schalter, Verbrecher zu sein. Mann, so gut macht Business in hohen Etagen. Lacht über alle Gossen und Straßen. Dealer, die paar Kilos in Kofferraum laden. Die Bullen, die dich in ein Loch für ein paar Jahre stecken, verursachen den doppelten Schaden. Meine Musik ist Schluck für die armen Kämpfer, die so Game Opter. Schlafen und kommen die Opfer wie Oliver Pocher. Sofort den Kopf von den Schultern abschlagen. Doch ich lege Geduld an den Tag, Rapper Hardcore. Bin der Sprachrohr für die Jugend, wenn's im Spruch und frage sie nach dem Heidelberger Terminator. Heidelbergs Terminator, 6-0 Soldat, du Ficker, Kill MCs, frisst die Beats, hey, der Schrei. Oh no! Heidelbergs Terminator, Muskel aus Rat und Gittersplitter, die Wichser, die auf Mucke. Sowieso! Heidelbergs Terminator, 6-0 Soldat, du Ficker, Kill MCs, frisst die Beats, hey, der Schrei. Oh no! Heidelbergs Terminator, Muskel aus Rat und Gittersplitter, die Wichser, die auf Mucke. Sowieso!